Worte. Das Ziel ist, ewig zu leben. Das Ziel ist es, etwas zu schaffen, das ewig lebt. Dann kann man das machen. Fragen nicht definieren können, ist für mich einfach ein Gefühl. Still.